Мы продолжаем нашу серию проповедей. Also wir machen weiter mit unserer Predigtserie Kurs halten. Держать курс. Also Kurs zu halten. И это очень серьезное название. Und das ist ein sehr ernsthafter Name. Это не просто громкие слова. Also es sind nicht nur bloß laute Worte. Это очень важно для нашей жизни. Das ist sehr, sehr wichtig für unser Leben. И моряки меня поймут. Und die Seemänner würden mich verstehen. Есть моряки здесь? Gibt es hier Seemänner? Вижу. Also ich sehe es. Держать курс. Also einen Kurs zu halten. Чтобы куда-то приплыть. Um irgendwohin anzukommen mit dem Boot. Нужно точно держать курс. Man muss immer ganz genau den Kurs halten. И у них там есть координаты. Und sie haben dort Koordinaten. 25 по горизонтали. Also 25 nach horizontal. 320 по диагонали. Also 320 Grad diagonal. Это конкретные цифры всегда. Das sind immer konkrete Zahlen. Да, моряки, правда? Ja, Seemänner, ist das richtig so? Also ich lüge nicht. Это всегда конкретность. Also es ist immer was Konkretes dahinter. И в нашей жизни с Богом. Und in unserem Leben mit Gott. Нам тоже нужна конкретная конкретность. Also brauchen wir konkrete. Also. У нас нету такой абстрактной веры. Also wir haben nicht so einen abstrakten Glauben. Ну, может быть, кто-то там есть. Vielleicht gibt es dort jemanden. А может и нет. Vielleicht gibt es dort doch niemanden. Никто не знает. Also es weiß ja keiner. Ну, плыву просто. Also ich schwimme einfach so. Закрыл глаза и плыву. Also ich mache meine Augen zu und schwimme. Куда-нибудь да приплыву. Also ich werde schon irgendwohin ankommen. Но нет. Aber nein. Мы как христиане знаем имя нашего Бога. Also wir als Christen kennen den Namen unseres Gottes. Аминь. Аминь. Какое? А какое? Also was für einen Namen kennen wir? Иисус Христос. Jesus Christus. Halleluja. Это конкретный курс. Das ist ein konkreter Kurs. Ты плывешь к нему. Also du schwimmst auf ihn zu. И конкретность она пугает. Und die, wenn du konkret etwas machst, dann schreckt dich das. Конкретность она дает ответственность. Denn das fordert die Verantwortung. Это термин. Только туда надо плыть. Denn du musst, du sollst nur dorthin schwimmen. Никуда иначе. Und nicht woanders hin. Ну а что, столько богов? Столько богов? Ist doch egal, es gibt so viele Götter. Ну что, только Иисус? Also warum nur Jesus? Он единственный. Denn er ist der Einzige. Настоящий. Er ist der einzig echte Gott. Аминь. Аминь. И у тебя, как у христианина, есть конкретный курс. Und bei dir als Christen gibt es einen konkreten Kurs. Ты плывешь в небеса. Also du schwimmst in den Himmel. Как христиане мы знаем, что после смерти нас ждет Иисус. Also wir als Christen wissen, dass nach dem Tod auf uns Jesus wartet. И эта конкретность тоже пугает кого-то. Und diese konkrete Sache schreckt jemanden ab. Почему? Wieso? Если после смерти меня ждет Христос, also, wenn nach dem Tod Jesus Christus auf mich wartet, то мне надо именно с ним при жизни отношения наладить. Dann muss ich schon hier im Leben meine Beziehung zu ihm aufrechterhalten und sie in Ordnung bringen. То есть именно Христос, also genau Christus, именно христианская церковь, genau die christliche Gemeinde, именно Библия, und genau die Bibel, то есть уже конкретно, все конкретно. Also es wird alles konkretisiert. Не так размыто. Also nicht nur einfach so verschwommen. Я люблю всех, я люблю Бога. Also ich liebe alle, ich liebe Gott. Все хорошие. Alle sind gut und schön. Это уже конкретность. Nein, da steckt immer die Konkretheit dahin. И курс христианина – это всегда конкретные адреса. Und Kurs von einem Christen bedeutet immer konkrete Adressen. Это конкретная книга. Das ist ein konkretes Buch. Это конкретные фамилии. Das sind konkrete Familien. Да? Это конкретный адрес твоей ячейки. Das ist konkrete Adresse von deiner Kleingruppe. Это тоже курс, часть курса. Das ist auch ein Teil von deinem Kurs. То есть домашняя группа имеет конкретный адрес. Also eine Kleingruppe hat ja eine konkrete, genaue Adresse. А лидер имеет фамилию. Und dein Leiter hat eine Familie. Не просто Иисус. Nicht nur einfach Jesus. Есть фамилии, адреса, и это наш курс. Es gibt Familien, es gibt Namen, es gibt Adressen. Das ist unser Weg. И от него можно отклониться. Und von dem kann man auch abweichen. Сменить адрес, например. Man kann zum Beispiel die Adresse wechseln. Бог любит конкретность. Aber Gott liebt diese Konkretheit. Он хочет нас привести в конкретные небеса. Er möchte uns in den konkreten Himmel bringen. Не просто в какое-то такое яин. Nicht nur in dieses einfache яин. Да, не знаю. Ich weiß es nicht. Не знаю, есть, нету. Ich weiß nicht, ob es es gibt oder nicht gibt. Ты как христианин имеешь конкретный Уркунда, свидетельство о крещении. Also du als Christ hast ein konkrete Urkunde über deine Taufe. Там тоже стоит печать, дата. Also dort steht auch ein Stempel und ein Datum. Место. Es gibt einen Ort. Это значит. Das bedeutet. Там тебя подготовили. Also dort hat man dich vorbereitet. Там прошел курс АБЦ. Dort bist du den ABC-Kurs durchgegangen. Конкретное учение. Du hast eine konkrete Lehre bekommen. С конкретными темами. Mit konkreten Themen. Не просто там, ну посидели Библию почитали. Also nicht nur einfach so, man liest da ein bisschen Bibel und das war's. Ну, я же читаю Библию. Зачем also, ich lese doch die Bibel. Für was brauche ich die ABC-Kurs? Нет, конкретные темы, которые дают основу веры. Sondern es waren konkrete Themen, die dir eine Grundlage geben. То есть, христианский курс – это всегда адреса, фамилии. Also, der christliche Kurs bedeutet immer konkrete Adressen, konkrete Namen und sogar Urkunden. И сегодня на примере одного знаменитого человека. Und heute auf dem Beispiel von einem sehr berühmten Menschen, bekannten Menschen. Мы посмотрим, как иногда происходит отклонение от заданного курса. Werden wir mal sehen, wie manchmal zu solchen Abweichungen kommen kann. Потому что нам так важно держаться заданного курса, а не просто верить. Denn für uns Christen ist es so wichtig, den eingegebenen Kurs zu halten und nicht nur einfach so zu glauben. И наша тема сегодня называется. Und unser Thema heißt heute. Лот. Лот. Держать курс, несмотря на соблазны. Курс zu halten trotz Versuchungen. Сегодня мы поговорим о Лоте. Also wir werden heute über Lot unterhalten. Это еще один персонаж Ветхого Завета. Das ist noch eine Person aus aus dem Alten Testament, который нам поможет сегодня в нашей жизни. Der uns heute helfen wird in unserem Leben. В прошлом воскресенье мы вспоминали Ноя. Also letzten Sonntag haben wir uns an Noah erinnert. Сейчас идем дальше. Und heute gehen wir weiter. Ты веришь, что персонажи Ветхого Завета помогут тебе сегодня? Also glaubst du, dass die Menschen aus dem Alten Testament dir heute helfen können? У них не было даже интернета. Die haben sogar kein Internet gehabt. Они ездили на осликах. Die sind auf den Eseln geritten. Но их истории так актуальны. Aber ihre Geschichten sind so aktuell. Сегодня для also нас. Also heute für uns. Здесь. Hier. Аминь. Amen. Итак, мы открываем 1 Моисея, 13 главу, 7 стих. Also wir schlagen jetzt auf 1. Mose 13 und кто знает историю Лота, тот знает, что он немножко отклонился. Also wer die Geschichte von Lot kennt, weiß er, dass er ein wenig abgewichen ist. Also wer kennt ihn? Сейчас мы посмотрим, как эти шаги происходили. Und wir werden jetzt ganz genau sehen, wie diese Schritte so gemacht worden sind von ihm. Чтобы на его примере не повторять его ошибки. Damit wir aufgrund seines Beispiels seine Fehler nicht wiederholen. Итак, первое. Also als erstes. Что произошло? Was ist passiert? Он уходит от Авраама. Also geht weg vom Abraham. Его курс отклоняется от Авраама. Also sein Kurs weicht vom Abraham seinen ab. Кто такой Авраам? Wer ist Abraham? Это отец всех верующих, говорит Библия. Die Bibel nennt ihn als Urvater von allen Gläubigen. Отец веры. Das ist der Urvater des Glaubens. Мы все с вами Авраамовичи, если ты верующий. Also wir sind alle, wenn du gläubig bist, alle Abramowitsches. Скажи also, соседу, ты Абрамович. Also sag du, du bist ein Abraham. Авраам назван отцом всех верующих. Denn Abraham war der Urvater von allen Gläubigen. То есть это великий неповторимый человек в Библии. Also das ist ein großer und Mensch, den nie so gegeben hat aus der Bibel. И Лот был племянником этого Авраама. Und Lot war der Neffe von diesem Abraham. Авраам настолько серьезный мужик, что даже Иисус, описывая рай, und der Abraham ist so ein ernsthafter Mann aus der Bibel, dass sogar als Jesus beschrieben hat, рай, wo er Paradies beschrieben hat, говорит, что это лоно Авраамова, ложе Авраамова. Er sagt, es ist der Platz oder der Schoß vom Abraham. Его резиденция. Also es ist seine Residenz. То есть представляете, какой серьезный мужчина. Also ihr könnt euch vorstellen, was das für ein ernsthafter Mann ist. То есть на тот момент это главный верующий на земле, главный пастор, епископ. Also zur damaligen Zeit war das der wichtigste Mensch, also der wichtigste Pastor, der ja, der Gläubige, Geistlicher. И Лот, его племянник, и как бы служитель в его церкви. Und Lot ist sein Neffe und ist wie ein Mitarbeiter in seiner Gemeinde. То есть пока он с Авраамом, он живет как у Христа за пазухой. Такая also поговорка. Solange noch mit Abraham lebt, ist er so, wie man sagt, wie beim Jesus auf dem Schoß. То есть у Авраама мега церковь. Also Abraham hat eine mega church. Куча верблюдов. Also Kirche, also hat viele Kamele. Он знаменитый. Er ist berühmt. И Лот вдруг решает уйти. Und der Lot beschließt plötzlich, von ihm wegzugehen. Почему? Wieso? У них происходит бытовой конфликт. Also sie haben so einen Alltagsstreit. На почве бизнеса. Auf wegen ihren Geschäften. Они были такие богатые, что им было мало места. Also sie waren so reich, dass sie zu wenig Platz hatten. То есть на почве бытового какого-то конфликта. Also nur aus aufgrund von irgendeinem Alltagsproblem. Даже не Авраам с Лотом, а их пастухи, их sogar наемные рабочие. Nicht Abraham mit dem Lot, sondern ihre Hirten. У них там были какие-то ссоры. Die haben irgendwelche Missverständnisse und Streitereien. И они решили разойтись. Und die haben beschlossen, auseinander zu gehen. То есть первый градус отклонения. Also schon das erste Grad der Abweichung. Lot оставляет Авраама. Also Lot lässt den Abraham zurück. По каким-то бытовым мотивам. Aus irgendwelchen Alltagsmotiven. Ну и идет себе дальше. Und geht einfach weiter. Ну типа Бог же везде. So ungefähr, Gott ist doch überall. Что за Авраама цепляться? Wieso soll ich mich an Abraham immer festhalten? Но позиция сам себе лидер. Aber die Position, ich bin mir selbst ein Leiter. Я сам себе лидер. Ich bin selbst ein Leiter für mich Это selbst. Это не для всех. Das ist nicht für alle. Это не для всех. Das ist nicht für alle. У меня был однажды такой пример. Ich habe mal so ein Beispiel aus meinem Leben. Много лет назад. Also viele Jahre zuvor. Моя семья уехала на Украину. Meine Familie ist in die Ukraine gefahren. Я работал в ночные смены. Ich habe immer Nachtschicht gearbeitet. И у меня был такой график. Und ich habe so einen Tages- bzw. so einen Plan, Arbeitsplan, что я не попадал на обычные мероприятия церкви, dass ich zu den regelmäßigen Veranstaltungen der Gemeinde nicht geschafft habe. То есть я как бы выпал на время. Also, das heißt, ich bin irgendeine Zeit rausgefallen. Контакт со служителями в это время был ослаблен у меня. Und der Kontakt mit den Leuten aus der Gemeinde, mit Mitarbeitern, wurde zu der Zeit geschwächt. То есть из-за моего графика меня никто не трогал. Also вообще. Wegen meinem Arbeitsplan hat mich auch keiner gestört. То есть я был предоставлен сам себе. Also das heißt, ich war mir selbst überlassen. Ну, вроде взрослый. Ich bin irgendwie erwachsen. Но я заметил. Aber ich habe bemerkt, что день за днем, dass Tag für Tag я начинал духовно деградировать. Habe ich angefangen, geistlich zu degradieren. То есть у меня не было никаких задач. Also ich hatte keine Aufgaben. Никаких целей. Ich hatte keine Ziele zur damaligen Zeit. И сначала я присел на какие-то телевизионные передачи. Und zuerst habe ich erst einmal regelmäßig Fernsehsendungen geschaut. Я просыпался после ночной смены, смотрел какие-то музыкальные передачи, мирские. Ich bin aufgewacht nach meiner Nachtschicht und habe irgendwelche weltlichen Sendungen geguckt. Потом я начал закачивать эти песни себе в телефон. Dann habe ich angefangen, diese Lieder mir in mein Telefon runterzuladen. Потом пропитываться философией этих песен. Dann habe ich auch diese Philosophie aufgenommen aus diesen Liedern heraus. То есть начали какие-то приходить нечистые мысли. Dann kamen, dann fingen an, in unreine Gedanken zu mir zu kommen. То есть я был наедине сам с собой. Das heißt, ich war alleine mit mir selbst. Временно отрезан от служителей, от старших. Ich war zeitlang von der Gemeinde, also von den Leuten der Gemeinde abgeschnitten. От призвания. Von meiner Berufung. И начал наполняться какой-то ерундой. Und fing an, mit irgendeinem Blödsinn zu füllen. То есть сам себе лидер – это не всегда для всех. Also der Leiter für sich selbst nur zu sein, das ist nicht für alle. То есть неизвестно, куда ты сам себя поведешь. Also es ist nicht bekannt, wohin du dich selbst führen kannst. И вот куда идет Лот, куда ведет себя Лот. Also wohin führt sich der Lot hin? И свою семью. Und seine Familie. Мы читаем 10, 11, 12 стихи. Und wir lesen jetzt von dem Vers 10 bis 12. Da hob Lot seine Augen aue und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Lot осмотрелся, вышел. Also Lot ging raus und hat sich umgeguckt. Посмотрел, где бы ему пожить. Hat mal geschaut, wo er leben könnte. И выбирает Содом и Гоморру. Und wählt sich Sodom und Gomorra. Кто знает, какие у нас ассоциации, когда мы слышим Содом и Гоморру? Also wer kennt Sodom und Gomorra? Welche Assoziationen kommen bei dir hervor, wenn du daran denkst? То есть это символ греха. Das ist Symbol der Sünde. Но Лот посмотрел. Aber Lot guckte sich das an. И увидел, там хорошо орошается зелень. Und hat gesehen, dass dort viel Grünes ist, dass dort gut alles bewässert wird. Хорошая инфраструктура. Also es ist eine gute Infrastruktur. Интернет хорош. Ein guter Internet. Норма рядом. Norma ist nebendran. И он клюнул на это. Und er fiel drauf ein. И человек Божий. Und Gottes Mann. Отклонившийся сначала на несколько градусов от Авраама. Der zuerst paar Grad vom Abraham abgewichen ist. Выбирает себе вдруг такое место для жизни. Wählt sich plötzlich so ein Ort zum Leben aus. Он не проверил, что это за город, кто там вообще живет, чем они дышат. Er hat nicht vorher geprüft, was es für eine Stadt ist, wer lebt in dieser Stadt. То есть это просто было симпатично для его глаз. Also es war nur sympathisch für seine Augen, nur schön zu sehen. Он увидел и глазам понравилось. Er hat gesehen und den Augen hat es gefallen. Как красиво. Wie schön das doch ist. Человек Божий увидел, как красиво, берет семью и идет, говорит, буду там жить. Also Gottes Mann hat das gesehen, dass es schön ist und nimmt seine Familie und geht dorthin zum Leben. Не разбираясь. Ohne vorher das sich zu erkundigen, ohne vorher das richtig genau anzusehen. Просто увидев комфорт, хорошую зарплату. Er hat einfach Komfort gesehen, er hat ein gutes Gehalt gesehen. Поселяется в Содоме и Гоморре. Und siedelt nach Sodom und Gomorra um. Божий человек, который жил с Авраамом. Also Gottes Mann, der vorher mit Abraham zusammengelebt hat. Служил и слушал Авраама. Der gedient hat und der Abraham zugehört hat. Не наведя справки об этом городе. Also ohne überhaupt sich zu erkundigen, was das für eine Stadt ist. Не удосужившись узнать, есть ли там церковь. Ohne sich überhaupt Mühe zu machen, ob dort eine Gemeinde gibt. А если есть, то вообще, что за церковь? Und wenn es dort eine Gemeinde gibt, was ist das überhaupt für eine? Он поселяется там. Also er siedelt dorthin um. Давайте 13 стих откроем, пожалуйста. Lass uns mal Vers 13 aufmachen. Что же там были за люди? Also was waren dort für Menschen? 13 стих, пожалуйста. Also der Vers 13, bitte. Люди той земли были весьма грешны, говорит Библия. Also die Bibel sagt, dass die Menschen dort sehr böse sind und sehr schlimm gesündigt haben. То есть это было не какое-то обычное мирское место. Also das war kein gewöhnlicher weltlicher Ort. А что-то особенное. Sondern etwas Besonderes. Правящая партия голубая. Und die regierende Partei war die schlechte Partei. Also Homo-Partei, okay. Гимн страны, гимн города, матершины. Also die Hymne der Stadt war voller Fluchwörter. Ну, Лот это все не заметил, у него есть Arbeitsvertrag. Aber Lot hat das Ganze nicht bemerkt, denn er hatte einen Arbeitsvertrag in der Hand. Вот, ведь на Содоме не написано, что это неправильное место. Denn auf Sodom gab es ja kein Schild, wo es draufsteht, dass es der schlechte Ort ist. И когда потом он все-таки понял уже, куда Und он попал. Und als er nachher das begriffen hat, wo er hingekommen ist, то уже было поздно. Dann war es bereits zu spät. Он бы хотел сбежать оттуда. Er würde gerne dort weggehen können. Потому что Библия говорит, что он там мучился. Denn er hat sich gequält dort. Его угнетало все это ужас. Also das hat ihn alles so bedrückt. Но было уже поздно. Aber es war bereits zu spät. Его семья пустила корни. Denn seine Familie hat dort die Wurzeln geschlagen. Дочери уже ходили в содомскую школу. Also die Töchter sind bereits in die Schule in Sodom gegangen. Жена получила право на гоморский Ausbildung. Die Ehefrau hat ein Recht bekommen, eine Ausbildung zu machen in Gomorra. Сам Лот взял уже в банке кредит на нового ослика. Der Lot selber hat sich bereits einen Kredit genommen für den neuen Esel, der die beste Rasse ist. Подписал Arbeitsvertrag. Hat bereits den Arbeitsvertrag unterschrieben. Probezeit. Und mit der Probezeit. Надо было отрабатывать кредит. Man musste ja den Kredit abzahlen. И он стал заложником. Und er wurde Geisel von Sodom. Праведник мучается. Und der Gerechte quält sich. Он еще все оставался праведником. Also er blieb immer noch ein Gerechter. Он чувствовал, что это все ужасно, куда он попал. Also er fühlte, dass es ein schrecklicher Ort, wo er hingekommen ist. Но так он не разобрался с самого начала. Aber weil er von vornherein einfach sich nicht erkundigt hat. Оставил Авраама, и подсказать было некому. Und Abraham verlassen hat und es war keiner da, der ihm nachhelfen konnte. И семью перетащил сразу, не глядя. Und hat gleich auch seine Familie mitgenommen, ohne nachzudenken. Und sie haben dort auch die Wurzeln geschlagen. То есть Лот становится заложником Содома. Also der Lot wird zu einer Geisel von Sodom. Ну ты скажешь. Aber du kannst sagen, как же нам спасать грешников, если в мир не идти к ним? Also wie sollen wir denn die Sünder retten, wenn wir nicht in die Welt hinausgehen? Но Лот пошел в Содом не как миссионер. Aber Lot ging nach Sodom nicht wie ein Missionar. Это был такой Иона, который поплыл в Ниневию грешную. Das war so ein Iona, der Iona, der nach Ninive gefahren ist. Чтобы спасать ее. Um sie zu retten. Ниневия была в принципе как Содом и Гоморра. Also Ninive war ungefähr ähnlich wie Sodom und Gomorra. Но там Господь сказал: плыви, спасешь. Aber dort hat Gott zum Jona gesagt, du sollst dorthin fahren und die retten. А Содом и Гоморра был изначально обречен. Aber Sodom und Gomorra waren von vornherein schon verurteilt. И Лот пошел в Содом не как миссионер, а просто пожить, покайфовать. Und Lot ging nach Sodom, einfach dort komfortabel zu leben. И может быть там кому-то дать брошюрку. Und vielleicht dort jemandem ein Traktat zu geben. И он нашел в Ниневию с миссией. Und der Jona ging nach Ninive mit einer Mission. А Лот за сладким кусочком. Und Lot ging nach Sodom, um ein gutes Stück vom Kuchen abzuhaben. Его манили витрины Содома. Витрины Содома. Also ihn haben die Schaufenster von Sodom angelockt. А не миссия по спасению. Und nicht die Mission, die Rettungsmission der Menschen. Поэтому бедняга Лот стал в Содоме не посланником Бога, а жертвой. Deswegen ist der arme Lot nicht zu einem Botschafter Gottes geworden, sondern zu einem Opfer. Всякий верующий человек, который неразборчиво куда-то встревает, also jeder gläubiger Mensch, der unverständlich ohne Informationen irgendwohin gerät, он мучается. Er quält sich. У него остается вера. Bei ihm bleibt der Glaube da. Но он ослабеет, он мучается. Aber es wird schwächer und er quält sich. То есть есть места обреченные, куда не стоит ходить. Also es gibt Dinge, es gibt Orte, wo schon von vornherein verurteilt sind. Da sollte man nicht hinkommen, wo man nicht arbeiten sollte. Я помню давно на одной работе. Ich kann mich erinnern bei einem Job. Меня пригласили познакомиться с коллективом. Hat man mich eingeladen, das Team kennenzulernen? На паузе. Also in der Pause. А пауза у них проходила в маленькой комнате, где 25 человек дымило, курило, то есть это была курилка. Und die Pause hat stattgefunden in einem kleinen Raum, wo 25 Menschen drin waren und haben alle geraucht. Надо было вливаться в коллектив там. Also man sollte sich ja integrieren in das Team. Но я просто физически не мог зайти в ту комнату. Aber ich konnte sogar nicht einmal physisch da reinkommen. Маленькая кухня, где 25 человек дымят. Also eine kleine Küche, wo 25 Leute da stehen und andauernd rauchen. И я сидел снаружи, ни с кем не знакомился, был такой как. Und ich saß außen und habe natürlich niemanden kennenlernen können und war wie ein ja, wenn. То есть бывают такие варианты, куда ты не можешь зайти. Also es gibt solche Varianten, wo du nicht reinkommen kannst. То есть мне там невозможно было ни сидеть, ни разговаривать, ни Also für mich war das unmöglich dorthin zu kommen, physisch sogar und auch mit niemandem zu unterhalten. То есть нужно различать. Also man muss unterscheiden. Иногда мы шли в наркоманские притоны, и там был успех. Also manchmal sind wir dorthin gegangen, wo nur Drogenabhängige da waren, und wir hatten dort Erfolg gehabt. И там мы могли влиять. Und dort konnten wir die Menschen beeinflussen. А иногда в каких-то компаниях я чувствовал, что они на меня влияют. Они und manchmal bei irgendwelchen Gruppen der Menschen habe ich gefühlt, dass sie auf mich Einfluss haben. Они давят. Also sie drücken mich. Оскверняют. Sie beschmutzen mich. И надо просто уходить. Und man soll einfach weggehen. Убегать. Man soll wegrennen да. dort. Святое weg. Бегство. Also das ist ein heiliges Rennen. Wegrennen. Есть, давайте будем чутки к Духу Святому. Deswegen lass uns sehr einfühlsam sein und scharf sein auf den Heiligen Geist. Дух Святой в нас. Scharfsinnig. Он не терминатор. Denn unser Heiliger Geist ist kein Terminator. Который везде лезет на пролом. Der ständig irgendwo einbricht. Есть места, куда он не заходит. Sondern es gibt Orte, wo er nicht reingeht. Он избирает, куда идти и зачем. Also er wählt aus, wohin zu gehen und wozu. Куда, когда. Also wohin und wann. И Святой Дух четко различает. Und der Heilige Geist wird das ganz genau unterscheiden. Где Содом и Гоморра, а где Ниневия. Also wo Sodom und Gomorra ist und wo Ninive ist. Ниневия – это та страна, которая покается после твоей проповеди. Also Ninive ist ein Land, der sich bekehrt nach deiner Predigt. А Содом и Гоморра, который тебя может сожрать, если там будешь. Und Sodom und Gomorra ist ein Ort, wo dich auffressen kann. Испортить. Und kann dich verderben. Еле ноги унесешь. Du wirst wahrscheinlich auch nicht wegrennen können, richtig. И что происходит дальше? Was passiert denn weiter? Конечно же, однажды Господь решает уничтожить Содом и Гоморру. Natürlich beschließt der Herr irgendwann einmal Sodom und Gomorra zu vernichten. Это исторический факт. Das ist eine geschichtliche Tatsache. После того, как Господь сжег серой и огнем эти города, und nachdem er mit Feuer und mit Schwefel diese beiden Städte vernichtet hat, это место осталось. Blieb dieser Ort auch da. Вы можете его also видеть, dieser Platz, как also туристы, ihr könnt das sehen, посетить. Das gibt es, ihr könnt das auch besuchen. Ученые говорят, что там действительно произошло что-то необычное. Also die Wissenschaftler behaupten, dass dort etwas Ungewöhnliches passiert ist. Исследуя породы земли. Also wo sie die ganzen Erdschichten untersucht haben. То есть Содом и Гоморра это не миф, чтобы ты понимал. Also Sodom und Gomorra ist kein Mythos. Это не миф о плохих ребятах. Das ist kein Mythos über schlechte Jungs und Mädels. Это реальные города, которые Господь уничтожил. Sondern das sind reale Städte, wo Gott vernichtet hat. Потому что они уже перешли все. Weil die einfach schon alle Grenzen überschritten haben. И вот, однажды Господь решает уничтожить эти города. Und so beschließt Gott, irgendwann einmal diese beiden Städte zu vernichten. Лот со своей семьей живет там, верующий Lot, человек. Лот mit seiner Familie wohnt dort, ein gläubiger Mann. Не живет, а мучается, правильно сказать. Also, besser gesagt, er wohnt nicht dort, sondern er quält sich dort. Семья его уже кайфует там. Und, aber seine Familie hat bereits schon dort Spaß. И, но его дядя Авраам успевает Лота отмазать. Aber sein Onkel Abraham schafft es noch, ihn dort rauszuretten. Спасти его. Also ihn zu retten. Опять Авраам. Und schon wieder der Abraham. А при чем он здесь вообще? Und was hat er überhaupt damit zu tun? Оказалось, Бог открыл Аврааму. Und so wie es war, hat Gott dem Abraham offenbart, что он собирается уничтожать. Dass er vorhat, diese Städte zu vernichten. И Авраам начинает торговаться с Богом. Und der Abraham versucht, mit Gott zu verhandeln. Не уничтожай, там праведники есть. Also vernichte es nicht, es gibt dort gerechte Menschen. Он начинает просить Бога, чтобы он Лота пощадил. Er fängt an, Gott zu bitten, dass er den Lot verschont. Помните эту историю? Könnt ihr euch erinnern an diese Geschichte? Что интересно? Was interessant ist? Лот, который живет там. Der Lot, was dort wohnt. Ничего об опасности не знает. Weiß überhaupt nichts über die Gefahr. Бог открывает это Аврааму, который там не живет. Also Gott offenbart es dem Abraham, der dort überhaupt nicht wohnt. Авраам, его духовный отец, его наставник, получает откровение. Also der Abraham, sein geistlicher Vater, sein Mentor, bekommt diese Offenbarung. Пока Лот занят там своей жизнью. Solange der Lot dort mit seinem Leben beschäftigt ist. То есть Лот не мог нести бремя самостоятельной духовной жизни. Also der Lot konnte nicht diese Last von dem selbstständigen Glauben zu tragen. Konnte das nicht. Он не мог без покровительства Авраама дальше. Konnte nicht ohne Gunst vom Abraham weitermachen. Идея спасения Лота это была инициатива Авраама. Und die Idee über die Rettung vom Lot war die Initiative vom Abraham. Вера самого Лота его не спасла. Der Glaube von also der Glaube vom Lot hat ihn selbst nicht gerettet. Хотя он верил. Obwohl er geglaubt hat. Он уважал. Er hat respektiert. Когда там пришли к нему ангелы в гости и хотели жители их обидеть? Als dort die zwei Engel gekommen sind und die Bewohner wollten sie missbrauchen. Он их защищал. Hat er sie verteidigt. Защищал всеми силами. Er hat sie aus aller Kraft verteidigt. То есть смотри. Also schau her. У него есть вера. Er hat den Glauben. У него есть почтение к Божьим служителям. Er hat Respekt zu den Gottesmitarbeitern. К церкви. Zu der Gemeinde. Он ангелов защищает. Er hat die Engel versucht zu verteidigen. Но его вера так слаба, это все его не спасает. Aber в данной ситуации. Sein Glaube ist so schwach, dass es ihn nicht aus dieser Situation selbst herausgerettet hätte. Потому что он так отклонился от курса. Weil er ist so dermaßen vom Kurs abgewichen. И находится в таком месте уже. Und befindet sich an so einem Ort. Сам себя туда привел, приплыл. Also er ist selbst dorthin, er hat sich so dort selbst hingebracht. Что его эта вера, почтение уже не спасает, уже не имеет силы. Dass dieser Glaube und dieser Respekt ihn nicht mehr retten kann. Er hat keine Kraft mehr. Уже это не имеет силы. Also das alles hat keine Kraft mehr. Потому что слишком далеко заплыл. Denn er ist viel zu weit rausgeschwommen. И Авраам спасает Лота. Und der Abraham rettet den Lot. Он спасает. Also er rettet ihn. Ангелы выводят Лота. Und die Engel führen ihn raus. Не Лот сам догадался, не Лот сам получил в молитве. Also nicht der Lot selber ist drauf gekommen oder hat eine Offenbarung im Gebet bekommen darüber. Они спасаются просто из огня, убегают. Sondern sie retten sich aus dem Feuer, sie rennen daraus. Бог милует его и спасает просто из огня. Он все там оставляет. Gott begnadigt den Lot einfach und der Lot lässt einfach alles hinter sich und rennt da raus. То есть по великой милости Божьей. Also nach der großen Gnade Gottes. Потому что его духовный наставник вспомнил Лота. Weil sein geistlicher Mentor, sein Lehrer ihn an sich an ihn erinnert hat. И буквально у Бога отбил этого Лота. Und hat wortwörtlich ihn gerettet aus den Händen oder aus den Klauen des Todes. Бог спасает этого верующего. Also Gott rettet diesen Gläubigen. Вся его жизнь там все летит. Also all sein Leben, all das, was er dort besessen hat, ist alles Putsch. Да, и когда они спасаются, вы помните, жена даже погибает. Und als sie auf diesem Rettungsweg sich befinden, dann könnt ihr euch erinnern, dass auch die Frau vom Lot umgekommen ist, weil sie sich umgedreht hat. И Лот плывет дальше. Und der Lot schwimmt weiter. Лот спасся из Содома. Er hat sich rausgerettet aus Sodom. И дочери спаслись. Und auch seine Töchter. Дочери спаслись. Und auch seine Töchter. Но физически. Aber nur physisch. Они выбежали оттуда. Also sind dort rausgerannt. Фух. Но внутри у них был Содом. Aber in ihnen war noch der Sodom. Лот еще оставался верующим. Also der Lot blieb noch ein Gläubiger. Но его вся семья пропиталась Содомом. Aber seine ganze Familie wurde durchdrängt mit Sodom. Пропиталась мышлением, ценностями Содома. Самое страшное. Die wurden erfüllt mit diesen Werten, mit diesen Gedanken von Sodom. И проходит время. Und es vergeht eine Zeit. И дочери рождают во грехе. Und die Töchter gebären Kinder durch die Sünde. Рождают по сыну. Also und die gebären Kinder, also jeweils einen Sohn. И кто эти сыновья? Und was sind die, wer sind diese Söhne? Написано один Моав. Es steht geschrieben, dass es eine Moabiter ist. Другой Моаб. Амон. Und der andere ist nochmal. Амон. Амонита, also Амон. Это прародители моавитян и аммонитян. Das sind die Ureltern von den Moabiter und von den Kanoniter, ja? Особых народов. Von den besonderen Völker. Да, давайте коротко откроем. Еремия 48, 42, 43. Lass uns mal das kurz aufmachen. Jeremia 48, die Verse 42 und 43. Просто увидим, кого породили дочери. Also, lass uns einfach nur sehen, wen die Töchter geboren haben. Господь говорит, и истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, сказал Господь. So wird Moab vertilgt, dass es kein Volk mehr ist, weil er sich gegen den Herrn gerühmt hat. То есть, вы помните, мы читаем в Библии, в Ветхом Завете Израиль постоянно атаковали какие-то народы. Also ihr könnt euch erinnern, wir lesen ja oft über das Israel-Volk, dass es ständig angegriffen wird von fremden Völkern. Филистимляне, помните? Von den Philister, könnt ihr euch bestimmt erinnern. Моавитяне и аммонитяне. Von den Moabiter. Моавитяне и аммонитяне. Аммонита. Also Moabiter und Ammoniter. То есть это два народа, которые постоянно боролся с народом Божьим. Also das sind zwei Völker, die ständig gegen das Gottesvolk gekämpft haben. Законченные, то есть also, die sind, неисправимые. Also die sind, die kann man nicht korrigieren, die sind einfach fertig. И их произвели на свет дочери Лота. Und diese Völker haben die Töchter von Lot zur Welt gebracht. То есть они стали наследниками Лота, лидера из мегацеркви Авраама когда. Also die wurden Nachkommen von dem Lot, der irgendwann einmal ein Leiter von einer großen Gemeinde war. То есть это плоды отклонения от курса. Das sind die Früchte von dem Abweichen vom Kurs. Вы знаете, история говорит, что многие известные гонители церкви. Wisst ihr, aus der Geschichte lesen wir, dass viele Verfolger der Christen. Люди, которые боролись с Богом. Sind die Menschen, die mit Gott gekämpft haben. Люди, которые влияли на массы. Also die auf die Mengen Einfluss hatten. Антихристианские такие мыслители. Also solche antichristlichen Denker. Что многие из них имели в юности христианское начало. Dass viele in der Jugend eine christliche Grundlagen hatten. Charles Darwin, Karl Marx, Josef Stalin, Adolf Hitler. В юности имели христианское начало. Haben sie in der Jugend christliche Wurzeln bekommen. Посещали даже христианскую семинарию. Die haben sogar die christlichen Seminare besucht. Но затем, aber danach, по разным причинам, aus verschiedenen Gründen, полностью отклонились от курса веры, sind die komplett von dem Glaubenskurs abgewichen, и стали уже миллионами людей уводить от Бога. Und haben dann Millionen von Menschen angefangen, von Gott wegzubringen. Часто это был, они видели веру своих родителей. Oftmals haben sie den Glauben ihrer Eltern gesehen. Это был плод их неудачной жизни или das, жизни родителей. Also entweder war das die Frucht von ihrem misslungenen Leben oder von ihren Eltern. Карл Маркс, например, он приткнулся на вере отца. Also Karl Marx zum Beispiel, der hat Anstoß genommen am Glauben seines Vaters. На его лицемерие. Durch seine Heuchelei. То есть качество нашей сегодняшней с вами веры. Also die Qualität von unserem heutigen Glauben. Решает и влияет на судьбу наших последующих поколений. Also entscheidet den Schicksal von den nachfolgenden Generationen. Наш курс. Also unser Kurs. Лот уклонился чуть-чуть. Also Lot hat nur ein wenig abgewichen. Дочерей уклонило уже совсем. Und die Töchter sind komplett vom Kurs abgekommen. А их внуки, правнуки вообще поплыли обратным курсом. Und ihre Enkel und Urenkel sind komplett in die entgegengesetzte Richtung geschwommen. 10 заповедей обещают нам. Also 10 Gebote versprechen uns. Помните? Könnt ihr euch erinnern? Благословлю любящих меня. Also ich segne die, die mich lieben. На многие поколения вперед. Und ihre Generationen, die nach ihnen kommen. До тысячного рода написано благословлю любящих меня. Also bis zu den tausenden Generationen nach mir werde ich segnen. То есть, если ты правильно плывешь, also wenn du richtig schwimmst, твои праправнуки, dann werden deine Urenkel могут благословиться от этого, напитаться, können dadurch gesegnet werden und damit erfüllt werden. Они тебя знать не знают. Die werden dich wahrscheinlich nicht mehr kennen. Это действует на следующее поколение. Aber das hat Auswirkungen auf die nächsten Generationen, auf das Nachkommen. Качество нашей веры. Also die Qualität unseres Glaubens. Не просто наличие веры. Also nicht nur einfach, dass wir den Glauben haben. Ну, лишь бы верить. Also Hauptsache Glauben. Ну, Бог же везде. Gott ist doch überall. Ну, какая разница, где верить, как верить. Ist doch egal, wo man glaubt und wie man glaubt. Нет. Nein. Качество, курс, четкий. Also Qualität und ein genauer Kurs. Нашей веры сегодня von unserem Glauben heute определяет судьбу наших будущих поколений. Also bestimmt den Schicksal von unseren Nachkommen. И определяет их курс. Und es bestimmt ihren Kurs und auch die Genauigkeit. И Господь следит за этим, и Господь благословляет. Und der Herr achtet darauf und er segnet. Поэтому на примере Лота, deswegen auf dem Beispiel vom Lot, мы сегодня можем взять для себя, können wir für uns nehmen, какие главные ошибки он совершил? Also können wir heraussehen, welche großen Fehler er gemacht hat? Где это отклонение было? Also wo diese Abweichung passiert ist? Он оставил своего Авраама. Er hat seinen Abraham zurückgelassen. Не оставляй своего Авраама. Also verlasse deinen Abraham nicht. Иначе этот Abstand. Ansonsten wird dieser Abstand. Заполнит Содом. Wird der Sodom füllen. Не оставляй свои Божьи принципы. Also verlasse nicht Gottes Prinzipien, die du hast. Иначе придет слабость в вере. Ansonsten kommt die Schwachheit in deinen Glauben hinein. Лот пошел на компромисс, живя в Содоме. Also Lot ging einen Kompromiss ein, indem er in Sodom gewohnt hat. Его вера ослабла и стала беспомощной. Und sein Glaube wurde schwächer und wurde hilflos. И главное, не ходи за глазами. Und wichtig, gehe nicht nach deinen Augen. Не выбирай просто что-то красивое. Und wähle nicht nur etwas Schönes aus. Работу, жену, церковь. Also Arbeit, Ehefrau, Gemeinde. Просто вот понравилось. Hat einfach gefallen. Ой, там так поют. Oh, dort wird so schön gesungen. Узнай всегда. Sondern tu dich vorher erkundigen. Спроси, кто вы, откуда. Und frage, wer seid ihr, woher kommt ihr? Будущий муж. Oder zukünftige Ehefrau oder zukünftige Ehemann. В какую церковь входит? Кто пастор? In welche Gemeinde gehst du? Wer ist dein Pastor? Не бросайся, как Лот, со всей семьей жить в Содом сразу. Schmeiß dich nicht einfach so irgendwohin wie der Lot mit seiner Familie. Сохрани свою семью. Sondern bewahre deine Familie. И благослови своим курсом. Und segne mit deinem Kurs dein Nachkommen.